Abschnitt 8 aus Deutsche Nordseeküste, Friesische Inseln und Helgoland von Hippolyt Julius Haas. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Kapitel 5 Land und Leute, Teil 1. Bei Endrup gegenüber der kleinen dänischen Insel Manö beginnt der deutsche Teil der Nordseeküste und zieht sich in etwa nord-südlicher Linie bis zu der Elbmündung hin. Von hier nimmt ihr Verlauf eine westöstliche Richtung und erreicht an dem Einfluss der Ems ins Meer und am Dollard die holländische Grenze. Wie wir schon weiter oben gesehen haben, trägt das deutsche Gestade an der Nordsee den Charakter einer Doppelküste, in dem der mannigfach gegliederten Festlandsküste eine Inselküste vorgelagert ist, der Überrest eines großen, im Laufe der Äonen zerstörten und vormals bis weit nach Westen reichenden Areales. Zwischen beiden Küstenlinien dehnt sich das Watt aus, das vor den Einmündungen der Eider, Elbe, Weser und Ems Unterbrechungen erleidet, aber längs der Unterläufe dieser Ströme seine Fortsetzung in das Flachland hinein in der Gestalt von Flusswatten besitzt. Neben diesen Wasserläufen ergießen sich noch eine beträchtliche Anzahl von kleineren Flüssen in das deutsche Meer, so von Schleswig-Holstein her die Bredau, die Wiedau bei Heuer, die Husumer Au, die Miele bei Meldorf und so fort, und die zahlreichen Küstenflüsse in Hadeln und Wursten, Budjadingen im Gebiete der Jade und in Ostfriesland. Es ist in allerneuester Zeit die Ansicht ausgesprochen worden, dass in den sogenannten Ballien, welche die einzelnen ostfriesischen Inseln voneinander trennen, die Fortsetzung etlicher dieser Gewässer zu suchen sein könnte, ebenso wie an der Westküste von Schleswig-Holstein die dort ins Meer fallenden Wasserläufe in Verbindung mit den ihren Mündungsstellen entsprechenden Tiefen stehen dürften, so die Brünsau im äußersten Norden unseres Gebietes mit dem Juvra-Tief, die Wiedau mit dem Römer-Tief, die Eider mit dem Süderhever, die Miele mit dem Norderpiep und so fort. Die Inselküste gliedert sich in die zur Kimbrischen Halbinsel gehörige Kette der nordfriesischen Eilande. Röm oder Römö ist das nördlichste derselben, dann folgen das langgestreckte Sylt und Amrum, mehr landeinwärts und von Amrum gedeckt Föhr, hierauf die Gruppe der Halligen mit Nordstrand und Pellworm. Vor dem linken Ufer der Elbemündung erhebt sich Neuwerk aus den Fluten und weit draußen, rings von der offenen Nordsee umspült, steigt der rote Felsen Helgolands mit seinen Riffen aus dem Wasser empor. Wangerog eröffnet den ostfriesischen Inselkranz, den weiter Spiekeroog, Langeoog, Baltrum, Norderney, Jüst und Borkum bilden und der sich jenseits der deutschen Meeresgrenze längs der niederländischen Küste über die Säudersee hinaus fortsetzt. Von der vielgestaltigen Gliederung der Festlandsküste mit den Halbinseln Eiderstedt, Diksand und so fort ist schon weiter oben kurz die Rede gewesen. Was nun das Klima anbetrifft, so schreibt Penck darüber, dass nicht die Bodengestaltung die klimatischen Verschiedenheiten einzelner Teile Norddeutschlands bedinge, die geografische Breite im Verein mit der Meer- oder minder großen Nähe des Meeres erweist sich dagegen als Hauptfaktor bei der Bestimmung der Temperatur- und Regenverhältnisse eines Ortes. Die wärmsten Gegenden sind im Westen, im Bereich der großen Moore belegen, und längs der Ems findet man mittlere Jahrestemperaturen von 9 Grad und darüber. Die Regenmenge auf den nordfriesischen Inseln erhebt sich bis auf 1000 Millimeter, In den Moorgegenden beträgt dieselbe an 800 mm. In politischer Beziehung gehören die Lande an dem deutschen Nordseegestade mit alleiniger Ausnahme des Gebietes der freien Städte Hamburg und Bremens sowie des oldenburgischen Küstenstriches dem Königreich Preußen, und zwar den Provinzen Schleswig-Holstein und Hannover an. Mit Ausnahme einiger weniger Stellen, an denen anstehendes Gestein zutage tritt, Helgoland, Stade, Hemmoor, Umgebung von Altona und an anderen Orten, Leggerdorf bei Itzehoe, Schobüllerberg bei Husum, das dem Zechstein der Trias, der Kreide und dem Tertiär angehört, nehmen ausschließlich nur Diluvium und Alluvium, in den Dünen und dem Flugsande auch Gebilde äolischer Art, an dem Aufbau der Lande an der deutschen Nordseeküste teil. Aus dem Diluvium besteht der innere Kern des Küstenlandes, der wiederum in der Tiefe auf älteren Formationen aufruht. Da und dort tritt diese Quartärbildung hervor, jedoch wird sie auch vielfach von Alluvium, und zwar von Mooren und Marschen oder von Dünen, überlagert. Vom geografischen Standpunkte aus sind zu unterscheiden die Geest und die Marsch. Schon vor 50 Jahren hat Bernhard von Cotta den zwischen den beiden eben genannten Bildungen bestehenden Gegensatz also definiert. Die Marsch ist niedrig, flach und eben, die Geest hoch, uneben und minder fruchtbar. Die Marsch ist kahl und völlig baumlos, die Geest stellenweise bewaldet. Die Marsch zeigt nirgends Sand und Heide, sondern ist ein ununterbrochener, fetter, höchst fruchtbarer Erdstrich. Acker an Acker, Wiese an Wiese. Die Geest ist heidig, sandig und nur stellenweise bebaut. Die Marsch ist von Deichen und schnurgeraden Kanälen durchzogen, ohne Quellen und Flüsse. Die Geest hat Quellen, Bäche und Ströme. Der eigentliche Geest- oder Heiderücken, ursprünglich nur mit Heide, Bram und verkrüppelten Eichen bestanden und Roggen als Ackerfrucht tragend, wird von einem schwach lehmigen, aber sehr eisenschüssigen Sande bedeckt, der gewöhnlich reich an Grant und stark abgerundeten Geröllen ist. Nicht selten liegen einzelne Riesenblöcke umher, welche von den germanischen Ureinwohnern zu ihren Steinsetzungen und zur Herstellung ihrer Hünengräber verwendet worden sind. Breite Täler unterbrechen zuweilen den Geestrücken, von grobem Sande ohne Rollsteine erfüllt oder auch wirkliche Moorsümpfe tragend. Man hat diese Erscheinungen zum Unterschiede von der eigentlichen Geest auch als Blachfeld bezeichnet. Der Sand des letzteren ist alluvialen Alters, während die sandigen Lagen der eigentlichen Geest, der Geschiebebedecksand, noch dem Diluvium zugerechnet werden müssen, wie auch der an manchen vom letzteren freien Stellen des Bodens zutage tretende Geschiebe respektive Moränenmergel. Weiter nach der Küste zu entwickelt sich aus dem Blachfelde die von steinleerem, mehligem Sande bedeckte Heideebene oder Vorgeest, deren unfruchtbarste Teile durch die unzugänglichen Einöden der Hochmoore gebildet werden oder von Binnenlandsdünen durchzogen sind. Sandschollen und Sandhügel, die der Wind aus dem Heidesand aufgetürmt hat. Solche Hochmoore befinden sich in ganz besonders großartiger Entfaltung im westlichen Teil der deutschen Nordseeküstenländer, am stärksten im Gebiete zwischen den Mündungen der Weser und Ems. Im Regierungsbezirk Aurich entfallen 748,8 Quadratkilometer, gleich 24,6% der Bodenfläche, auf Moor. Im Regierungsbezirk Osnabrück 1249,9 Quadratkilometer, gleich 20,5%, Im Regierungsbezirk Lüneburg 776,4 Quadratkilometer, gleich 7%. Im Regierungsbezirk Stade 1877,6 Quadratkilometer, gleich 28,2%. Im Großherzogtum Oldenburg 945,4 Quadratkilometer, gleich 18,6%. Etwa 27.500 Quadratkilometer Moorlandes befinden sich innerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches. Und davon kommt auf die Provinz Hannover mit Oldenburg zusammen allein beinahe der vierte Teil, ungefähr 6.525 Quadratkilometer. Schleswig-Holsteins Moorflächen schätzt man auf 1.500 Quadratkilometer, von denen etwa ein Drittel auf das eigentliche Areal der Nordseeküste zu stellen wäre. Und wenn man die Wasserscheide zwischen Nord- und Ostsee als östliche Grenzlinie unseres Areals ansehen wollte, was in rein geografischem Sinne seine Richtigkeit hätte, so müsste der weitaus beträchtliche Teil dieser Zahl dazugerechnet werden. Man hat in unserem Gebiet zweierlei Moorbildungen zu unterscheiden, nämlich die Grünlands-, Wiesen- oder Niederungsmoore und die Hochmoore. Die ersteren bestehen vorwiegend aus den Resten von Gräsern, Scheingräsern, Moosen und Sumpfwiesenpflanzen und sind reich an wichtigen Pflanzennährstoffen, so an Stickstoff und Kalk. Wir finden diese Art Moore in den Niederungen, den Tälern träge fließender Gewässer, die zur Versumpfung des Geländes Anlass geben. Ihre Erhebung über den Wasserspiegel ist nur sehr gering. In den weiten Flusstälern des Nordwestens sind sie in großer Ausdehnung vorhanden, so beispielsweise im Gebiet der Wümme und Hamme, die vereint als Lesum in die Weser fließen. Die verbreitetste Moorart im deutschen Nordwesten stellen jedoch die Hochmoore dar, die dort ungeheure Flächen bedecken. Sphagnäen, Torfmoose, einzelne grasartige Pflanzen als Simsen und Wollgräser und heidekrautartige Gewächse nehmen an ihrer Zusammensetzung teil. Die Hochmoore zeigen eine Art von Schichtung, indem deren untere Lagen gewöhnlich sehr dicht, ziemlich stark zersetzt, dunkel gefärbt und nicht selten reich an Holzresten sind, während die oberen häufig hell, locker, faserig und mit bloßem Auge schon als Reste von Torfmoosen erkennbar sind. Diese letzteren besitzen ein außerordentlich hohes Vermögen, das Wasser aufzusaugen und festzuhalten. Sie bilden einen ungeheuren, wassererfüllten Schwamm. Generationen auf Generationen wachsen empor, solange die Feuchtigkeit ausreicht, und gehen unter, um dem eigentümlichen Prozess der Vertorfung zu verfallen. Nicht selten erheben sich die zentralen Teile des Hochmoors merklich über die Umgebung, was zur Entstehung des Namens Veranlassung gegeben haben mag. In unberührtem, jungfräulichem Zustand trägt die Oberfläche unserer Hochmoore ein dichtes, üppiges Torfmoospolster, in dem spärlicher oder zahlreicher Simsen- und Wollgräser und nach dem Grade der natürlichen Abwässerung Heidekräuter eingestreut erscheinen. Hin und wieder fristet eine Kiefer oder eine Birke ein kümmerliches Dasein. In unzähligen Lachen und Rinnsalen steht das braune Moorwasser. Ein Beschreiten des schwankenden Bodens ist unmöglich, oder mit großer Vorsicht nur zu sehr trockener Zeit oder im Winter bei Frost ausführbar. Tacke. Da, wo das Gebiet der Vorgeest von Bächen durchzogen wird, die vom Blachfeld herkommen, tritt die Heidebildung zurück. Und ihre Stelle nimmt eine dem Acker- und Wiesenbau zugängliche Grasvegetation ein, die zur förmlichen Sandmarsch wird und an manchen Stellen in die eigentliche Marsch übergeht. Dieser Übergang wird nicht selten durch grasfüchsige Grünlandsmoore vermittelt. Ohne ihre landschaftlichen Reize ist die Heide übrigens nicht, und sie bietet dem Beschauer gar oftmals ganz herrliche Stimmungsbilder, denen eine gewisse schwermütige Färbung zu eigen ist. Meisterlich hat es der schleswig-holsteinische Schriftsteller und Dichter Wilhelm Jensen verstanden, in seinen Werken die eigentümlichen düsteren Reize der Heide in seiner Heimat zu schildern. Und ein wundervolles Bild davon rollt uns Theodor Storm in seinem Abseits betitelten Gedicht auf. Es ist so still, die Heide liegt im warmen Mittagssonnenstrahle. Ein rosenroter Schimmer fliegt um ihre alten Gräbermale. Die Kräuter blühen, der Heideduft steigt in die blaue Sonnenluft. Laufkäfer hasten durchs Gesträuch in ihren goldenen Panzerröckchen. Die Bienen hängen Zweig um Zweig sich an der Edelheide Glöckchen. Die Vögel schwirren aus dem Kraut, die Luft ist voller Lerchenlaut. Wenn uns so der große Sohn Husums die Heide in der Schwüle eines heißen Sommertages zeigt, im rotvioletten Schimmer ihrer blühenden Erika, so hat uns Hermann Almers, der Friesendichter, eine nicht minder herrliche Beschreibung der Heidelandschaft gegeben, wenn sie mit ihren weiten Flächen im Zwielicht der Dämmerung oder in der gespenstigen Beleuchtung des Mondscheins daliegt. Wenn trüb das verlöschende letzte Rot herschimmert über die Heide, wenn sie liegt so still, so schwarz und tot, soweit du nur schauest, die Heide, wenn der Mond steigt auf und mit bleichem Schein erhellt den granitenen Hünenstein und der Nachtwind seufzt und flüstert da rein auf der Heide, der stillen Heide, das ist die Zeit, dann musst du gehen, ganz einsam über die Heide. Musst achten still auf des Nachtwinds Wehen und des Mondes Licht auf der Heide. Was du nie vernahmst durch Menschenmund, uraltes Geheimnis, es wird dir kund. Es durchschauert dich tief in der Seele Grund, auf der Heide, der stillen Heide. Ende von Abschnitt 8. Gelesen von Klaus Missfeld.